Gedanke. Integration der Geschehnisse. Vollständig soll der Glaube des Menschen an das Gute sein. Wir erkennen an, dass zu Recht benannt werden darf, was auch bisher schon gut gewesen ist. Der Mensch bildet sich selbst durch die Erhaltung seiner eigenen Gedanken- und Ideenwelt aus. Dieser Aspekt seines Lebens sollte ihn stabilisieren.